Der österreichische Gitarrist und Klangskulpteur Christian Fennes hat für dieses Stück einen seiner musikalischen Heroen als Texter und Sänger gewinnen können, David Sylvian. Einen englischen Musiker, der bekanntlich nach Pop-Erfolgen mit der Band Japan in experimentellere Klanggefilde auswanderte. Geografisch wanderte Sylvian in die USA aus. Transit heißt der Song von Fennes und Sylvian, und laut Sylvian ist der Text eine Art Klage eines Exilanten. Ich neige dazu, mich instinktiv auf so etwas wie europäische Sensibilität zu beziehen. Trotz meines Umzugs habe ich mich nie von dieser Verbindung entfernt. Die Ästhetik der europäischen Kultur, wenn es so etwas gibt, zieht mich an. Die vergleichsweise weltlichen und liberalen Prinzipien, auf denen die zeitgenössische Gesellschaft basiert. Gleichzeitig kann ich keinen Platz für mich in einem Europa sehen, das sich völlig verändert. Soweit David Sylvians Gedanken anlässlich des Songs Transit von dem neuen Album von Christian Fennes. Venice heißt zu Deutsch Venedig. Abgesehen davon, dass ein Teil der Musik in Venedig geschrieben bzw. aufgenommen wurde, hat der Bezug auf die gefährdete Stadt noch einen anderen Sinn. Christian Fennes erklärte dem englischen Musikmagazin Wire, die Platte sei auch eine sehr europäische Aussage, zusammenfallend, aber auf sehr elegante Art und Weise. Christian Fennes gehört zu einer Reihe von Wiener Spezialisten, die seit Anfang der 90er Jahre elektronische Musik der radikaleren Art produzieren. Wiener Plattenlabels wie Mego, Cheap oder Sabotage veröffentlichen dann Musik, die manchmal wie rhythmisierte Störgeräusche eines Computers klang, manchmal wie bizarrer Trip-Hop. Die musikalischen Interessen von Christian Fennes sind vielfältig. Neben grobkörnigen Ambient-Klängen und Störgeräusch-Etüden der Glitch-Variante tauchen auch ab und zu traditionelle Gitarrenklänge auf. Und in dem aktuellen Wire-Interview betont er, dass er anders als andere Elektroniker viel mehr vom klassischen Songschreibertum beeinflusst sei. Das ist die große Herausforderung, eine tolle Akkordverbindung zu schreiben. Aber natürlich bin ich auch an Sounddesign und Technologie interessiert. Mehr von Christian Fennes gibt es am Ende des ersten Teils dieser Österreich-Revue im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Als nächstes nicht nur Musik des besonderen Klangs, sondern auch des besonderen Klangkörpers. Das erste Wiener Gemüseorchester mit einer Nummer aus dem zweiten Album, betitelt Automate. Thank you. Aus Österreich von zwei Alben, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden. Los ging die Trilogie mit einem Ausschnitt aus dem zweiten Album des Vegetable Orchestra, des ersten Wiener Gemüseorchesters. Automate heißt die Platte und der Track hieß Stoic. Das neunköpfige Ensemble macht tatsächlich das, was sein Name verspricht. Alle Klänge werden auf selbst hergestellten Gemüseinstrumenten erzeugt. Aus einer Möhre kann zum Beispiel eine formidable Flöte geschnitzt werden. Soweit ich weiß, werden nach Live-Gigs des Orchesters die Gemüse zweitverwertet und zu schmackhaften Suppen oder Ähnlichem verarbeitet. Erhältlich ist die Platte des Wiener Gemüseorchesters durch den Vertrieb des Wiener Labels Extraplatte. Nach dem Vegetable Orchestra gab es die ersten beiden Nummern von einem Album des Labels Mego. Sluta Leta steht da als Interpret. Hinter dem skandinavisch klingenden Namen stecken Ramon Bauer, Andy Pieper und Gerhard Potuznik und diverse Gäste. Die songähnliche Struktur der zweiten Nummer ist eher untypisch für das Album, aber ganz so sprunghaft wie die kurze Begrüßung ist die Musik auf der CD nun auch wieder nicht. Der Titel des Albums von Sluta Leta ist Semi Peterson. Thank you. Musik aus Österreich geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade ein Ensemble mit dem wunderbaren Namen Die Knödel. Das Stück heißt Die Wurst, in Klammern steht da noch auf Englisch Die Nudel, also Stirb Nudel. Und auf dem Titelbild der CD ist eine markige Comicfigur im Trenchcoat mit Pistole im Anschlag zu sehen. Der Fagottist und Hackbrettspieler Christoph Dienz hat diese Nummer für die neunköpfige Gruppe komponiert. Aufgenommen wurde die Platte 1995. Die Knödel kommen aus Tirol und haben schon mehrere Platten veröffentlicht. Die Nudel erschien bei dem Schweizer Label Rec Rec Music. Wann jetzt dann bright moon. Dann schau ich dir und du schaust mir an. Und es scheint die Sonne. Dann lach ich dir und du lachst mir an. Und ich weiß warum. Bis zu mir, zu mir, bis zu mir, zu mir. Zu mir heim, da gibt's was zum Essen und zum Trinken. Komm mit zu mir heim, zu mir heim, du kriegst von mir einen Apfel und ein Zwitschgen und ein Marien. Komm mit zu mir heim, zu mir, Gecko. Komm mit zu mir heim, zu mir, Gecko. Komm mit zu mir heim, zu Gecko, du kriegst von mir mit Lottl und Füde hin oder Wuchtl oder Tom. Komm mit zu mir heim, zu mir, Gecko. Zu mir heim, du kriegst von mir heut alles, was willst. Komm mit zu mir heim, ich gab dir gern einen Weihnachtsbaum. Komm mit zu mir heim, ich hätte auch noch einen 20-jährigen Rotwein oder Koks, ein paar Gramm. Komm mit zu mir, Gecko. Komm mit zu mir, Gecko. Komm mit zu mir, heim. Du kriegst es, ist klar, ein goldener Kampf für deine Schienen. Komm mit zu mir, Gecko. Komm mit zu mir, Gecko. Komm mit zu mir, heim. Ich hab da ein rotes Osterei. Thank you. Komm mit zu mir, bleib bei mir daheim. Kriegst du heute Nacht alles, was du willst. Alles, was du willst. Alles, was du willst. Alles, was du willst. Das waren zwei österreichische Blues-Variationen zwischen Lechzen und Zartheit. Zwei Musiker waren zu hören, Helmut Bohatsch und Paul Skrepek. Beide singen, Helmut Bohatsch spielt außerdem auf diesem Album noch Percussion und Melodica. Paul Skrepek ist der Gitarrist und er trommelt ebenfalls. Alles Liebe heißt die wunderbare Platte, sie ist gerade erschienen, Extraplatte aus Wien hat den Vertrieb übernommen. Hier ist noch ein Stück von dem Bohatsch-Skrepek-Album Alles Liebe. Der erste Teil der Strophe klingt mächtig nach Here, There and Everywhere von den Beatles, alles andere aber ist ureigen. Das Duo Bohatsch-Skrepek, dort und da, dort und da. Arbeit nicht zu viel, er kommt oft nicht aus. Macht sich nichts draus, sein Leben ist vorbei und aus. Um sie braucht er unheimlich viel Gefühl. Huckt nur daheim, schaut auf den Puppelbahn. Immer allein und fragt sich, wieso's keiner will. Er sagt, ich bitte sehr, dass du da bist, ist eigentlich lang schon her. Sag mir eins, machst du mich nimmer mehr, dann geh halt in den Arsch, bitte sehr. Jetzt huckt er beim Wirten und sauft sie an. Es ist alles, was er kann, aber er ruft sie in der Fäden noch an. Sie sagt, ich danke sehr. Denkt sie, war das schief, wenn er nicht besoffen will. Sie mag jetzt nimmer mehr, aber er wissert genau, was er will. Ein ordentlicher Lech und einen ewigen Stuhl. Das war ein Gefühl, verlangt er doch wirklich so viel. So geht's nur, es ist ein ewiges Hin und Her. Bände. jeder hat viel zu viel und ich auch schon mehr wie genug. Da wird doppelt rot und fast 6 Liter weiß. Die liegen noch friedlich im Köhler und jetzt singen sie ganz halbes Kilo Sechspeck, heckt still in der Speis. An mir da hängt die Gerda, ganz verwehrt und kein Weiß. Gerda, jetzt war nicht, weil die sie lieber. Du bist ja mein Alte. Und ich bin dein Mann. Was willst du noch mehr von deinem angeschnittenen Leben? Na, alles, was du mir am Altersten konnte die dir nicht geben. Ja, ich weiß nicht, was du willst, wir haben's doch sehr schön. Es klonet am Gang und im Boot auf Bitte. Am Boden voll Mewe, ein Speck in der Späß. Gewand und Krawatten und Schuhe kaufen weiß. Der Mann liegt im Köhler und freut sich auf morgen. Ich lieg auf der Couch, jetzt denk, was guckst du suchen? Du hast dein Hund, dank den Herrgott dafür. Ich hab sehr viel Zeit und die widme ich dir. Ich hab sehr viel Zeit und die widme dir. Erst muss ich was rösten, ich weiß nicht, was du hast. Ein paar Tage vor mir schnurrt halt keiner Ramos. Wenn die Hocken nicht rein, kann ich auch nichts dafür. Das ist so vor mir schon, da sind's alle Stier. Das ist halt ein Drama, da kann man nichts machen. Jetzt schustern's daheim, das alles so krochen. Alle schustern daheim, das vor mir schon so krochen. Hör auf jetzt zum Platzen, das kannst auf mein Grab. Und morgen gehst du tagen, sonst wird ich grob. Morgen wird wieder kacke, da gibt's kein Beton. Morgen hast du fleißig sein, weil sonst gibt es Beton. Morgen hast du lustig sein, sonst gibt's Beton. Morgen bin ich fertig mit meiner Kadenz. Geht die Gerda in ihr Spiel zur Kugelkredenz. Was macht's? Holt's ein Messer und das Servietal und schneid sie das Geruch. Ich höre bis der Couch, ich wär's Probe, weiß Loch. Hör, wascht sie das Gesicht, dann lieb nächen bitte. Es ist, was es ist, und es lebt wie schön. Es ist, was es ist, und es lebt wie schön. Dann darf ich mir blau machen, hinüber in unser Schlafgemach. Dann lebt sein Flutzenfeld in echter Radiobild und sitzt als Notgebet zu zweit am Duett. Ins Leben geht, wenn er und mir wird nicht gescheiter. Ja, da sagen wir halt leider, nur die Zeit bleibt nicht stehen. Mir wird nicht jünger, man spürt zwischen die Finger, das Leben muss weitergehen. Sauf mir so geschehen, das Leben geht weiter. Und besser wird's nimmer, das Leben muss weitergehen. Sauf mir so geschehen. Schappudi papubadum, wapapudubudibin. Your singer is lustig, aber was der Chor. Ich bin die Gerda und du bist mein Mann. Und ich bin der Mann. Komm, lass nach, komm, schenk mir noch was ein. Bevor es graut, muss ich betrunken sein. Es graut mir von nichts, so wie vor allem hier. Pass auf meinen Zorn, damit ich ihn nicht verliere. Die Wirkung lässt nach und der Tag bricht an. Auf dem Brechheitsfeld versprechen, aber was folgt dann? Wir brauchen eine Lösung für das Ende dieser Qualen. Eine ganz neue Währung, um es allen heimzuzahlen. Scheiß auf mich, scheiß auf dich, scheiß die Welt in zwei. Wo bleibt das Gebrüll auf Erden? Brüll, Junge, brüll. Kopflos, losgelöst vom Leben, leblos, lebenshilfe geben. Hunger Hungersnot herrscht hier an allem. Bleib nur liegen, dann wirst nicht fallen. Wir sind am Gipfel ohne Aussicht. Eine Aussicht nur auf Hunger. Hunger nach Vergiftung nur, nur Gift. Stopp diese Hungerkur. Wo bleibt das Gebrüll auf Erden? Das Brüll bis die Gegend lauter werden. Brüllt jetzt! Brüllt jetzt! Kinder zuerst, dann brüllt die Frau. Denn er soll sich selbst in die Kreuzschuhe hauen. Alle sind verletzt, alle sind verletzt. Felix Austria heißt die heutige Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Musik aller Arten aus Österreich gibt's also. Das war gerade eine geballte Ladung Frustration, Melancholie, Wein, Philosophie und Wut. Drei Acts waren zu hören, zuerst das Duo Bohatsch-Skripek mit einem Song aus ihrem Album Alles Liebe. Danach eine weitere Variation zum Thema Szenen einer Ehe vom Kollegium Kalksburg, einem Trio, dem wieder Paul Skripek angehört und der Sänger, Akkordeonist und Aufnahmeleiter Heinz Dietsch und der Sänger, Posaunist und Tuba-Spieler W. Vinzenz Witzelsberger. Ein schöner Tag heißt das Tableau, das zu hören war. Das Album trägt den Titel Immer dasselbe, aber das kann ich nicht adäquat österreichisch aussprechen. Beide Platten, die von Bohatsch Skripek und die vom Kollegium Kalksburg, sind in diesem Jahr erschienen und im Vertrieb der Extraplatte erhältlich. Das Schlussstück dieser Trilogie stammt von einer CD des Mego-Labels. Kitsch konkret heißt das giftige Album. Gecovert werden unter anderem Nummern von den Sparks, John Cale und dem Hotel Morphila Orchester. Die Nummer gerade ist aber eine Eigenkomposition von Fritz Ostermeier. Hunger, der Rausch in der Revolte heißt das Traktat, zu finden auf der CD Kitsch konkret von Fritz Ostermeier. Die Platte erschien vergangenes Jahr bei Mego. Zum Ende der ersten österreichischen Soundcheck-Stunde noch einmal Musik von dem Gitarristen und Elektroniker Christian Fennes. Einige verstreute Werke aus den Jahren 1995 bis 2002 sind vor 2 Jahren bei dem mit Mego befreundeten englischen Label Touch wiederveröffentlicht worden. Aus dem Jahr 1995 kommt das Stück Instrument 4 und danach gibt es noch ein Stück von Venice, dem neuen Album von Christian Fennes. Chateau Rouge heißt der Track. Kurz vor den Nachrichten. Aus Österreich gibt es heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade Musik von dem Perkussionisten Peter Rosmanit und dem Klarinettisten und Saxophonisten Georg Graf. Am Wasser heißt das Stück, zu finden auf Peter Rosmanits Album Ahns, A-A-N-S. Die Platte erschien im Jahr 2000. Zuvor spielte Klaus Trabitsch ein alpines Solostück für Gitarre so, als ob Ray Cooder nicht von schwarzen Musikern gelernt hätte, sondern von österreichischen Gitarristen auf der Alm. Zeit heißt das Album von Klaus Trabitsch. Es präsentiert Solo- und Ensembleaufnahmen aus den Jahren 2000 bis 2003. Beide Platten, die von Peter Rosmanit und die von Klaus Trabitsch, erschienen bei Extraplatte Wien. Thank you. Thank you. втіснене до врецьєк. Уж мій трчя вон міста нєт. Слова шепкане до зацлон, а до пері чрепини под кожу. Це їх не спаві моїх слов, мішлінок моїх слов, мішлінок моїх моє слова. Слова тяжке, як у камені, ніхторе хце не, ніхторе не хце не. Слова зніються невинне, моє власне слова, а преца обрачене проти мені. Сховавам їх всюди, за уші й до папуч на заграді, затлачам їх наспіть до голови, кид мисліть далей можу. Не баві. Клопу на чело моє слова. Слова квапка по квапке впія се до зими, єдна се легко приглядне. Але чо робить, кин мам уж под нами целу калуш, а примокнуте топанки. Zatlačam ich naspäť do hlavy, keď myslieť ďalej máš, keď myslieť ďalej máš, keď myslieť ďalej máš, nebaví. A tak kráčam mestom, tvárim sa nevinne. Snáď si tú vodu nikto nevšimne. Rozpačito hľadím na zem a vidím samé mokré stopy, hoci vôbec neprší. Hoci vôbec neprší. Das war gerade ein längerer Ausflug zu Tonstudios in Wien und einem anderen ungenannten Ort. Zuerst gab es eine Mixtur aus Balkan und Brasilien, danach ein Preislied auf einen Bauern in Torosso präsentiert von einem Perkussionisten aus Burkina Faso, der im Playback-Verfahren ein traditionelles Xylophon-Ensemble erstehen lässt. Und gerade eben, das war die Sängerin, Pianistin und Komponistin Beta Fislova. Slova heißt dieses Lied, sie singt es in slowakischer Sprache. Slova heißt Worte. Und diese Worte können überall sein, manchmal lugen sie aus Taschen hervor oder sie werden in Gardinen oder Bettwäsche geflüstert. Worte, unschuldige Worte, meine eigenen Worte, gegen mich gerichtet. Ich verstecke sie überall, hinter den Ohren, in den Pantoffeln, im Garten. Soweit Beta Fislova in dem Lied Slova von ihrem Album More Than Black and White. Vielen Dank an dieser Stelle an Klaus Grolms für die Übersetzung des Textes aus dem Slowakischen. Der fantastische Perkussionist aus Burkina Faso heißt Mamadou Diabate. Er kam irgendwann ins europäische Exil und inzwischen passiert es ihm, sagte er in den Liner Notes einer seiner CDs, dass er unterwegs auf Tour im Ausland Heimweh nach Österreich hat. Mamadou Diabates Solo-CD ist beim Wiener Label Extraplatte erschienen. Eine tolle Platte mit einem mehr als informativen Booklet-Text über deren kulturellen Wurzeln inklusive musikwissenschaftlich fundierten Einführungen in den musikalischen Reichtum dieser Xylophon- und Trommelmusik. Los ging die Trilogie aus Österreich mit der Wiener Tschuschenkapelle. Deren Akkordeonspieler Martin Lubenow hat die Nummer geschrieben, Latino Tschusch. Tschusch ist ursprünglich ein österreichisches Schimpfwort für Menschen vom Balkan gewesen, aber wie beim Wort Nigger kann das Schimpfwort von dem Beschimpften erobert und positiv umdefiniert werden. Das bisher letzte Album der Wiener Tschuschenkapelle heißt Exil und erschien im vergangenen Jahr. Slavko Ninic spielt Gitarre und singt, Martin Lubenow spielt Akkordeon, Jovan Torbica ist der Kontrabassist, Maria Patrova spielt Percussion und Hidan Mamudov Klarinette. Amen nebenan ist eine Hexe, das habe ich längst heraus. Sie malt am Abend kleine weiße Kleckse, die wir nicht sehen vors Haus. Die Hexen, die die Kleckse hier gewahren, die kommen dann des Nachts in großen Scharen und sitzen eng beisammen bis in der Frühe und kochen eine fürchterliche Brühe im Küchenofen drin von unserer Nachbarin. Drum hängt der Rauch so tief in unseren Schornstein und steigt so schwer hinauf und eine Krähe bleibt in der Nähe. Kinder, passt auf! Die Dame nebenan, hab ich erfahren, die stammt auch nicht von hier. Sie kam zwar her in ziemlich jungen Jahren, doch die ist nicht wie wir. Sie sieht zwar aus wie andere alte Frauen, doch die ist schlau, drum darf man ihr nicht trauen. Sie lebt nach außen, grad so wie wir alle, doch stellt sie uns damit nur eine Falle, denn stets denkt sie daran, wie sie uns täuschen kann. Ja, bei Tag, da tut sie freundlich und verbindlich, doch wer sieht sie bei Nacht, bleibt diesem Weibe lieber vom Leibe. Kinder, gebt Acht. Die Hexe nebenan darf hier nicht bleiben, so kann's nicht weitergehen. Es ist bestimmt nicht leicht, sie zu vertreiben, und doch, es muss geschehen. Von jetzt an kehren wir alle ihr den Rücken und spucken aus, sobald wir sie erblicken, und schicken ihr ein anonymes Schreiben und schmeißen ein paar Steine durch die Scheiben, solang bis sie versteht. Wir wollen, dass sie geht. Doch wenn sie unsere Warnung in den Wind schlägt, wie finden wir dann Ruhe? Dann ohne Schonung rein in die Wohnung. Leute, schlag zu! Sesamrot, Zinken, Stinken. Die Wärme noch, das Schießen müssen. Zum Thema Ausgrenzen von Unerwünschten. Das erste Lied kam natürlich von Georg Kreisler. Die Hexe heißt es. Diese Version wurde Anfang der 70er Jahre veröffentlicht. Aus unseren Tagen kommt die Aufnahme, die dann nachzuhören war. Krafeder nennt sich die Gruppe Krähenfeder. Herms Fritz schreibt die Texte und spricht, brüllt oder singt sie auch. Der Gitarrist ist Norbert Rust. Gerhard Kübel spielt Bass und Franz Schmuck trommelt. Herms Fritz lebt in Graz, der schönen Hauptstadt der Steiermark. Hier ist er in zwei anderen Rollen. Die Personen, die er porträtiert, sind wieder nicht sympathisch. Im ersten Lied ärgert sich ein aggressiver Mann über seine Freundin, die ihn gegenüber Dritten der Lüge bezichtigt. Und danach wünscht er sich, möglicherweise dieselbe Sorte Mann, ein klein wenig Krieg. Hier sind Krafeder mit Akriergal und Angelogen, der Track. Hatte sich eben schon mal vorgeschummelt, aber hier ist er in Gänze. Thank you. Jedenfalls ist gesagt, yeah. Hausieren ist gegangen mit dem, das ist angelogen. Angeben hat sie mit dem. Aufblasen hat sie sich, wo sie hinkommen ist, überall. Angelogen hat er mich, hat sie gesagt, angelogen. Keine Ruhe hat sie gegeben. So ein Blödsinn, die den anliegen. Ich bin doch nicht verheiratet mit dir, dass ich es anliegen müsst. Oder? Das ist auch irgendwie so, oder? Das waren zwei weitere Songs von dem Grazer Quartett Krafeder. Die Platte ist letztes Jahr erschienen, heißt so wie die Band und ist neben dem Debütalbum des Duos Bohatsch Skripek für mich die spannendste Singer-Songwriter-Produktion seit langem. Deshalb noch mehr davon. Oft sagt man, es gibt Sachen, die gibt's gar nicht. Oft gibt's was nicht, was einmal gegeben hat. Oft verschwinden Sachen einfach so. Oft verschwinden Sachen, die eigentlich nie da waren. Oft kommt was weg, was aber eh da ist. Oft ist was da, oft ist es nicht da. Oft glaubt man, das was da ist. Oft ist was weg, was gerade noch da war. Oft kommt was wieder vierer. Oft taucht was auf, was noch nie da war. Oft glauben tausend Leute an was und sagen so oder so schaut's aus. Und nur einer weiß genau, dass das gar nicht gibt. Nur einer. nur einer genau, das was geht und sagt, so oder so schaut's aus. Und tausend Leute glauben nicht dran. Tausend Leute. Oft bist du sicher und hast Unrecht. Oft hast du sicher Unrecht. Oft bist du unsicher, hast aber Recht. Oft bist du mit Recht unsicher. Oft kommt's auch nur so vor. Oft feischt man sich. Oft ist was ungenau. Oft ist was unscharf. Oft liegt was im Nebel. Oft siehst was nicht. Oft schon. Oft weißt nicht, was du siehst. Oft weißt was. Oft weißt nix. Oft weißt nicht, was du weißt. Oft hörst was. Oft nicht. Oft weißt nicht, was du hörst. Oft riechst was. Oft nicht. Oft weißt nicht noch was, was riecht. Oft schmeckst was. Oft schmeckst nix. Oft weißt nicht, wie was schmeckt. Oft spürst was. Oft spürst nix. Oft spürt einer einen Axt, den er verloren hat. Oft geht was verloren und keiner merkt's. Oft geht er was an. Oft ist was eh da. Oft ist was da, aber nicht unterwegs. Oft ist was nicht so, wie es sein soll. Oft sind die Sachen anders. Oft hätten wir's gern anders. Oft kriegst was nicht. Oft willst was nicht. Oft passt was nicht. Oft ist was unlogisch. Oft ist was unlogisch und passt. Oft ist was logisch und passt nicht. Oft ist was unklar und bleibt so. Oft geht der Knopf auf. Oft kommst du super schlau vor. Oft scheißt du rein. Oft kommst du ganz schön deppert vor. Oft ist sowas recht häufig. Oft was ist selten. Waren noch einmal Graffeder aus Graz. Erschienen ist das Graffeder-Album beim Wiener Label Extraplatte. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Musik aus Österreich gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch ein Gang durch die Wiener Kärntnerstraße, aufgenommen und arrangiert von Hartwig Hochmeier. Danach ein Ausschnitt aus dem Album Die Instabilität der Symmetrie von Brandlmeier, Daveldecker, Nemeth und Sievert. Und das Schlusswort hat dann Herms Fritz von Graffeder. Ich möchte aufgestiegen.

Hey, Hans! Hans! Komm, wir gehen. Hans! Zeit ist. Sperrstund! Hans, 12 ist. Hans! Gehen wir! Wir gehen! Komm! Hey, was ist denn? Komm! Er geht nicht. Ja, mir ist wurscht. Ja, gesagt hab ich's. Servus. Wir gehen. Wiederschauen. Deutschlandfunk. Drei Uhr. Die Nachrichten. Ein Jahr nach der Vorlage des Konvententwurfs für eine gemeinsame EU-Verfassung haben sich die Staats- und Regierungschefs der 25 Mitgliedsländer auf den Vertragstext geeinigt. Zum Abschluss des Gipfels in Brüssel sprach der amtierende Ratspräsident, der irische Regierungschef Ahern, von einem bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Europäischen Union. Bundeskanzler Schröder erklärte, nun könne die EU ihre gewachsene Rolle in der Welt wahrnehmen. Das Dokument soll im Herbst von den Staats- und Regierungschefs unterzeichnet werden. Dann muss die Verfassung von den Parlamenten in den Mitgliedstaaten und teilweise durch Volksabstimmungen gebilligt werden, sodass sie frühestens 2007 in Kraft treten kann. Grundlage der Einigung war ein Kompromissvorschlag der irischen Ratspräsidentschaft. Darin ist unter anderem vorgesehen, dass Entscheidungen in Zukunft mit einer Mehrheit von 55% der Länder und 65% der Bevölkerung getroffen werden. Die bislang unverbindliche europäische Grundrechtscharta erhält Gesetzesrang. Anstelle eines direkten Bezugs auf Gott und das Christentum wird in der Präambel auf das gemeinsame kulturelle, religiöse und humanistische Erbe verwiesen. Die Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Prodi geht weiter. Die Teilnehmer des Gipfeltreffens hatten sich nicht auf einen Kandidaten einigen können. Der irische Ministerpräsident Ahern kündigte an, die Frage noch während seiner Amtszeit als EU-Ratsvorsitzender bis Ende Juni lösen zu wollen. Einen konkreten Termin nannte er aber nicht. Der mutmaßliche Anführer der Al-Qaida-Gruppe in Saudi-Arabien, Al-Mukrin, ist in Riad bei einem Feuergefecht getötet worden. Das berichten Korrespondenten unter Berufung auf Sicherheitskräfte. Der Fernsehsender Al Arabiya meldete, neben Al-Mukrin seien zwei weitere Al-Qaida-Kämpfer erschossen worden. Die Gruppe soll für mehrere Anschläge und die Entführung eines Amerikaners verantwortlich sein, dessen Leiche gestern in Riad gefunden wurde. Der 49-Jährige war am Wochenende verschleppt worden. Fotos seiner Enthauptung wurden im Internet veröffentlicht. In Fort Lewis im Bundesstaat Washington verurteilte US-Präsident Bush die Ermordung der Geisel. Amerika werde sich aber nicht zurückziehen und von extremistischen Gangstern einschüchtern lassen. Das US-Außenministerium veröffentlichte inzwischen eine neue Terrorwarnung für amerikanische Bürger in der Golfregion. Bundeskanzler Schröder hat angesichts der Spekulationen um den für Montag geplanten Börsengang der Postbank die Unabhängigkeit des Unternehmens betont. Das seien Entscheidungen, auf die die Bundesregierung keinen Einfluss habe und nehmen werde, sagte Schröder am Abend nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Im Unterschied zu anderen Regierungen wolle man diese Orientierung beibehalten. Der Bund ist größter Postaktionär. Gestern hatten die Zeitung Die Welt und die Nachrichtenagentur Reuters gemeldet, die Postbank werde ihren Börsengang verschieben und in einer neuen Zeichnungsfrist die Aktien billiger anbieten. Ein Postbanksprecher verwies in Bonn lediglich darauf, dass die Gremien der Post von heute an beraten würden. Gestern Abend war die Zeichnungsfrist abgelaufen. Bei der Fußball-Europameisterschaft in Portugal haben sich Italien und Schweden 1:1 unentschieden getrennt. Im zweiten Spiel der Gruppe C hatte Dänemark zuvor Bulgarien mit 2:0 geschlagen. Die Bulgaren haben damit keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Das Wetter? In der Nacht wechselnd oder stark bewölkt mit gelegentlichen Regenfällen bei 13 bis 8 Grad. Im Tagesverlauf überwiegend bewölkt, im Westen und in der Mitte Schauer und teilweise Gewitter. An der Nordsee und in Schleswig-Holstein mehr Sonne. Im Alpenraum kann es auch längere Zeit regnen. Temperaturen zwischen 14 und 21 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit: ostfriesische Küste und Elbmündung, Nord 6, Böen 8. Seegebiet Helgoland und nordfriesische Küste bei Gewittern, Böen 8. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 4 Uhr.